si, du bist Amateur, du bist Amateur, du bist Amateur. Ich bin Profi, du bist Amateur, du bist Amateur. Ich bin horny, horny, Hornbach. Ein Sack Zement, zwei Sack Zement. Oh, wie ist das schön? Drei Sack Zement. I make it with the hand. Denn ich bin nun mal.